Das heutige Christentum ist leider schlecht bestellt. Die meisten Christen in der Welt sind Laulichte Laodizeer und aufgeblasene Pharisäer, die sich von außen fromm bezeigen und wie ein Schilf den Kopf zur Erde beugen. Im Herzen aber steckt ein stolzer Eigenruhm. Sie gehen zwar in Gottes Haus und tun da selbst die äußerlichen Pflichten, macht aber dies wohl einen Christen aus? Nein, Heuchler können's auch verrichten.